الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. Vi ber mit Allahs Erlaubnis und Gnade, Tabarak wa ta'ala, heute mit einem neuen Thema beginnen, inshallah ta'ala. Wie ich letztens gesagt habe, Mawa'idhu al-Sahaba, ja, also Weisheiten der Sahaba, radhiyallahu anhum. Und wir haben auch letztens gesagt, diese Vorträge oder diese Serie von Vorträgen werden wir auch wie nennen? Ja, Majalisu al-Hikma zum Beispiel, ja. Sitzungen oder Vorträge der Weisheiten, inshallah. Und wie ihr wisst, barakallahu fikum, wer ist derjenige, den wir nachahmen? Wer ist derjenige, den wir befolgen? Ja, wer ist unsere größte Qudwa? Ja? Unsere besten Vorbilder sind wer? Die Sahaba, ridwanullahi alayhim. Deswegen werden wir, inshallah, aus ihrer Sira und auch aus ihren Aussagen, inshallah ta'ala, werden wir viel, viel profitieren mit Allahs tabaraka ta'ala Erlaubnis. An erster Stelle werden wir mit Allahs tabaraka ta'ala über Abu Bakr radiallahu anhu sprechen und über seine Aussagen, inshallah ta'ala, die er gemacht hat. Und ich zweifle nicht, dass derjenige, der Koran und Sunna versteht, derjenige, der richtige Aqidah hat, er wird auch, inshallah ta'ala, mit Allahs Erlaubnis diese Aussagen der Sahaba ridwanullahi alayhim verstehen. Und er wird sie natürlich als einen großen Vers, eine große Lehre, inshallah ta'ala, annehmen mit Allahs tabaraka ta'ala Erlaubnis. Wie ihr wisst, Abu Bakr radiallahu anhu, ja, wir haben letztens gesagt, Abu Bakr, sein Name ist wie Abdullah ibn Abi Kuhafa, haben wir erwähnt. Ja. Sein voller Name ist Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'ab ibn Sa'ad ibn Taym. Taym, so heißt der Stamm. Und dieser Stamm Beni Taim sind von Quraysh. Ja, also Quraysh ist ein großer Stamm. Und unter dem in diesem großen Stamm gibt es was? Clans. Kleinere Clans. Ja, der Prophet war von welchem Clan? Clan von welchem Stamm? Beni Hashim, genau. Beni Hashim. Alayhi salatu wassalam. Na, also wir werden kurz nur erwähnen, einige Sachen über Abu Bakr radiallahu anhu. Viele von euch kennen das. Diejenigen, die das nicht kennen, werden es lernen, inshallah ta'ala. Weil wir wissen, so ehrlich gesagt, so ziemlich viel über viele Leute, die überhaupt nicht für uns relevant sind. Unwichtige Leute in Wirklichkeit. Unwichtige Leute. Wir wissen viel über ihnen, oder nicht? Ja? Jetzt zum Beispiel fragen muslimische Jugend jetzt über irgendeinen Fußballer oder keine Ahnung. Er kann dir viel erzählen. Wann hat er begonnen mit Trainieren, was weiß ich, wann hat er irgendwas gewonnen, Spiele des Jahres, 2011, hin und her. Aber wenn man ihn über Abu Bakr was fragt, und Abu Bakr ist was für uns? Radiallahu anhu. Ja? Qudwa, subhanallah. Wir lernen von Abu Bakr radiallahu anhu unsere Aqidah, unseren Manhaj, unseren Din. Er ist Nummer 1. Nach Prophet alaihi salatu wassalam. Nach Rasulullah, alayhi salatu wassalam, ist Abu Bakr Nummer 1. Wenn ihr irgendwen hört, er beruft sich ständig auf irgendwelche Ulema, irgendwelche Shuyuch, irgendwelche, egal ob sie tot oder lebendig sind. Aber du hörst nirgends bei ihm hören, Abu Bakr hat gesagt. Oder Abu Bakr hat so und so gemacht. Dann ist das Beweis, dass er auf, was ist? Hidayah? Nein, Allah, auf Dalala. Auf den Irrweg. Zum Beispiel diese ganzen Sekten. Du wirst niemals hören, er sagt der Rasulullah. Zum Beispiel diese sufische Sekte. Wie heißen diese Nurjis? Nurji. Ja? Wer ist ihr Führer? Said Nursi. Nur hat gesagt. Denk, wer ist dieser Typ? Wer ist er? Ja? Er ist etwas Besonderes, nur vielleicht für deine Jamaat. Für deine Sekte. Kennen die anderen Muslime, kennen sie ihn? Nein, er ist nur in der Türkei berühmt. Sonst nirgends, nur bei den Türken ist er berühmt. Was machen die pakistanischen Muslime? Oder die afrikanischen? Oder die europäischen? Ja, Pech gehabt, die haben ausgepfiffen, weil sie diesen neuen Propheten Sayyid Nursi nicht kennen. Oder die Ahmadiyya, ja, die zum Beispiel ihr Sheikh Ghulam Mirza Ahmed, aywa, ihr Führer, auch Prophet, haben sie, diejenigen, die ihn nicht kennen, Pech gehabt. Abu Bakr, alle Muslime kennen ihn und bekennen sich zu ihm. Ja. Und nach dem Tod des Propheten haben die ersten Khulafa, ja, richtige Qawaid gesetzt, ja, richtige Regel, wie Muslime handeln, der Prophet, womit, also der Allah subhanahu wa ta'ala, ja, hat den Propheten sallallahu alaihi wa sallam vor den Fehlern bewahrt, durch was? Durch die direkte Offenbarung. Ja? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam konnte keinen Fehler machen. Ja? Der Prophet konnte keinen Fehler machen. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm direkte Offenbarung gegeben und mit ihm war ständig Melek. Ständig. Ja? Und sein Karin, der Djinn, der ihn befolgt, was hat er gemacht? Ja? Er hat sich ergeben im wahrsten Sinne des Wortes. Was sagt Abu Bakr? Das werden wir dann später erwähnen. Bei mir ist es nicht so, sagt Abu Bakr. Ja? Er sagt, mit mir ist der Shaitan ständig. Ja? Ich habe nicht diesen Schutz der Wahi, Schutz der Offenbarung. Ja? Halas, deswegen, der Professor ist tot. Jetzt blieben diese vier rechtgeleiteten Khalifen, ja, dass wir von ihnen lernen, wie es weitergeht. Wie werden wir das, was wir vom Propheten alaihi salatu wassalam gelernt haben? Wenn wir einen Fehler machen und der Prophet ist da, dann ist das Problem sofort gelöst. Aber jetzt ist der Prophet alaihi salatu wassalam gestorben. Ja? Und jetzt, wie werden wir mit unseren Streitigkeiten, ja? Und sofort hat Allah subhanahu wa ta'ala die islamische Umma geprüft. Sofort. Abu Bakr radiallahu anhu war wie ein Berg. Wie eine Festung, radiallahu anhu. Ja? Halas, inshallah, das werden wir dann später erwähnen, wenn es dazu kommt. Was sollte man noch über Abu Bakr wissen, radiallahu anhu? Abu Bakr ist 2 Jahre nach dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam geboren. Ja? 2 Jahre, wo er sittet Ashur und 6 Monate. In welchem Jahr ist der Prophet sallallahu alaihi wa sallam geboren? Wie heißt das Jahr, in dem der Prophet geboren ist? Esch? Genau, Jahr des Elefanten. Ja? Amul Fil. Jahr des Elefanten. Was hat das mit diesem Elefanten zu tun? Esch? Warum nennt man dieses Jahr, in dem der Prophet alaihi salatu wassalam geboren ist, Amul Fil, das Jahr des Elefanten? Nein, ja, aber die ganze Geschichte, Abraha, Rahib, der Christ, der Führer der Christen aus Jemen, ist gekommen, um die Kaaba zu zerstören. Und er hat mit sich einen riesigen Elefanten gehabt. Ja, dieser Elefant sollte also die Kaaba zerstören. Ja. Wolltest du was sagen? Vielleicht den Namen vom Elefanten? Ja. Den kennt man auch, aber das ist jetzt irrelevant. Ich kenne ihn. Ja. Wer kennt ihn noch? Mahmoud. Wo ist Aufzeigen? Ja? Khairan, barakallahu fik. Stimmt. Also dieses Jahr hat man wie genannt Amul Fil, das Jahr des Elefanten. In diesem Jahr ist der Prophet alaihi salatu wassalam geboren. Abu Bakr radiallahu anhu ist 2 Jahre später geboren. Also der Prophet ist 2 Jahre älter als Abu Bakr und 6 Monate. Ja? Er war mit dem Propheten sallallahu alaihi wassalam schon immer befreundet sozusagen, auch vor der Offenbarung. Die waren wirklich gute Freunde. Und er hat als erster Islam angenommen, er hat dem Propheten sofort alles geglaubt. Deswegen ist Abu Bakr etwas Besonderes. Ja? Und auch, also in diesem Sinne auch besser als andere, besser als die anderen Sahaba sowieso. Ja? Aber auch einer dieser Gründe ist, dass er sofort Islam angenommen hat. Der Prophet musste mit ihm keine Dawa machen, wie wir jetzt mit jemandem Dawa machen. Du ladest ihn ein, wir trinken was, wir essen und hin und her, dann schläfst du mit ihm. Du kämpfst wirklich einen Kampf, Jihad, subhanallah, fi sabilillah, damit du diese ganzen Vorurteile abbaust. Da, er hat ziemlich Schlimmes über dich gehört, über über Islam, über Muslime allgemein. Ne? Weil jetzt ist wirklich in der ganzen Welt modern, dass man über Muslime schlecht redet, dass man sie schlecht darstellt. Ja? Aber die Menschen sind alte Haywanat. Aywa. Richtige Haywan, die das alles akzeptieren und annehmen. Ja? Die Islamisten in Mali wollen Scharia. Okay, die Muslime in Saudi-Arabien, sie regieren auch mit der Scharia. Aha. Da redet keiner was. Warum sagt da keiner was? In Saudi-Arabien werden Leute geköpft. Wallahi, als ich dort studiert habe, Menschen wurden geköpft. Ja? Leute, Datum, so und so und so viel Uhr dort bei Harem werden Leute geköpft. Als ich dort war, wurden einige Leute geköpft. Kopf weg. Ist schlimmer Kopf weg oder Hand weg? Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Darüber, das hörst du nirgends. Vielleicht hört man irgendwo, irgendwer sagt irgendwas und so, aber nicht. Aber keiner wird deswegen jetzt eine Militärmacht mobilisieren und angreifen. Warum? Weil Saudi-Arabien ein guter Freund ist, ein Verbündeter. Nicht Saudi-Arabien, sondern nur die Ali Saud, nur die saudische Familie, aber nicht das Volk. Okay, viele von dem Volk, muss man schon sagen. Wie auch in jedem anderen muslimischen Land. Ja? In jedem muslimischen Land. Wir machen nicht komplett einen Unterschied zwischen der Regierung und zwischen dem Volk. Okay? An erster Stelle machen wir diese, wir sagen, die Regierung, das sind Kuffar. Ja? Das Volk muss aber nicht Kuffar sein, auf jeden Fall. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Aber wir sagen, alle die Regierung unterstützen bei ihrem Kufr und ihrer Tawagir, ja, bei ihrem Tawagir, also Tawutir, wollte ich sagen, Barakallahu fikum, was ist mit ihnen? Die haben den gleichen Hukum wie die Regierung. Halas. Allahumustan. Aber da, Al-Muhim, wir machen Dawa mit den Leuten und bei Abu Bakr musste der Prophet überhaupt keine Dawa machen. Hat ihm gesagt, ich bin der Prophet Gottes, Allah hat mich dafür auserwählt. Ja, und das war's. Abu Bakr hat sofort alles geglaubt. Er musste nicht mit ihm ja und diskutieren. Und dass er Fragen hat. Ja, aber das ist mir irgendwie unklar. Wie kommt es, dass du das bist? Und wie kommt es, dass... Sofort hat er geglaubt. Deswegen ist Abu Bakr radiallahu anhu der Beste. Radiallahu anhu. Na, und die Rafida machen Takfir über sie. Die Schia sagen, er ist Kafir. Ja? Wer ist er ein Kafir? Die Schia sind Kuffar. Ja? Die sind Kuffar. La anahumullah. Na, auf jeden Fall der Prophet Sallam. Abu Bakr war ständig also mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, hat mit ihm Hijra gemacht, als er nach Medina gegangen ist. Er ist einer von denen, denen der Prophet alaihi salatu wasallam die Jannah versprochen hat. Er hat als erster die Khilafa übernommen. Ja, die Führung der Muslime nach dem Tod des Propheten. Die Muslime haben ihn genannt Khalifa tu Rasulillah, der Khalifa des Propheten. Ja, sein Nachfolger und sein Khalifa. Er hat sofort die Murtadin fertig gemacht nach dem Tod des Propheten. Als der Prophet gestorben ist, viele Muslime haben sich vom Islam sind abtrünnig geworden. Ja, durch ihre falsche Verständnis mit dem, also des Islams. Ja, manche haben die Religion verlassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Alle haben sie. Die Murtadin haben die Religion verlassen. Okay? Wenn wir sagen Murtad, das ist ein Muslim, der Islam verlassen hat und Kafir wurde. Okay? Jetzt gibt es Unterschiede unter den Murtadin. Aber Murtadin sind sie alle. Kuffar sind sie alle. Die einen haben Ridde gemacht, indem sie gesagt haben, okay, der Prophet ist tot, wir müssen nicht mehr Zakat zahlen. Dadurch wurden sie Kuffar. Abu Bakr hat sie bekämpft mit dem Schwert. Die einen sind zurückgekehrt, um ihre Statuen anzubeten. Ja? Einige haben Christentum wieder angenommen. Einige haben gesagt, wir haben einen Propheten. Ja? Wir haben einen neuen Propheten. Musaylima Kedab. Musaylima Kedab, der falsche Prophet, der Lügner. Abu Bakr hat mit allen kurzen Prozess gemacht. Ja? Jeder ist auf eine bestimmte Tür aus dem Islam rausgetreten. Jeder auf seine eigene Art und Weise. Wenn jemand kommt und sagt, ich glaube nicht an Allah, das ist Kafir, aber das ist nicht die einzige Form des Kufrs. Wenn jemand sagt, ich will nicht beten, ein Muslim sagt, ich werde nicht mehr beten, dann ist er ein Kafir. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Er ist auf diese Tür ausgetreten. Einer, der kommt und sagt, Alkohol ist halal, er ist Kafir geworden. Durch diese Tür ist er rausgekommen. Auf diese muss er wieder reinkommen. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Allahumma stan. Letztens hat mich ein Bruder gefragt wegen, was war das? Jetzt vorhin kurz, also irgendeiner hat in diese Schubha eingeflüstert, dass der Prophet nie Tekfir über jemanden gemacht hat. Der Prophet hat nie Tekfir über jemanden gemacht. Gibt es Beweise dafür, dass der Prophet über irgendeinen Tekfir gemacht hat? Gibt es Beweise dafür? Wisst ihr, was das ist? Das ist Aussage von einem Jahil, ja, ein unwissender Jahil, der keine Grenzen kennt. Es gibt keine Grenzen für seinen Jahil. Wallahi, was sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu den Munafikin? Ja? Kul, Allah sagt ihm, sag ihnen, Kul, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zu den, Allah befehlt ihn und er sagt zu den Munafikin, sag ihnen, O Muhammad, sag ihnen, habt ihr denn wirklich mit Allah und mit seinen Ayat und mit seinen Propheten Späße getrieben? Habt ihr euch darüber lustig gemacht? La ta'tadiru. Tut euch nicht ausreden. La ta'tadiru. Ihr habt Kufr gemacht. Kuffar seid ihr geworden. Ba'de imanikum, nachdem ihr Mu'minin wart. Nachdem ihr im Iman wart. Ist das nicht Tekfir? Jemand kommt zu dir und sagt, ente kefert. Kefert. Kufr gemacht. Mach taube, ja, regul. Rajul. Regul sagen dir Gift. Allahu musta'an. Aber ständig kommen solche Schwachköpfe und inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wallahi, unsere Zeit ist eine Zeit, in der man wirklich Keramat sieht. Ja? Keramat. Allahu musta'an. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Was, Leute, alles. Von dem einen wird man extrem enttäuscht, subhanallah. Auf der anderen Seite wunderst du dich, was Leute sagen, subhanallah. Du wunderst dich, sagst, das ist Allahu Akbar. Von dem man es am wenigsten erwartet, er redet. Subhanallah. Zum Beispiel dieser ägyptische Sheikh Isihwanji von den Ikhwan. Aber subhanallah, interessant, dass er so schön und offen redet. Dieser Wajdi Gunaim. Subhanallah. Er hat wirklich jetzt, mashallah, hat sich, also offen hat er geredet, also über die ganzen, was jetzt in Mali passiert. Ja, was in Mali passiert. Subhanallah. Dieser Wajdi Gunaim ist zum Beispiel ein Ikhwanji. Die Salafis werden sagen, er ist ein Ikhwani und werden ihn attackieren von allen Seiten und über ihn schlecht reden und dies und das. Er ist der Einzige, kein Land erlaubt ihn, dass er hinreist. Amerika, Britannien, alle weisen ihn ab, keiner will ihm Visum geben. Ja. Dieser Ikhwani, er ist ein Ikhwani. Wenn ihr nur Vortrag hören würdet, was wir über Osama bin Laden redet. Unglaublich, Papa. Unglaublich. Wo sind die saudischen Ulema, Shuyukh, Salafi, Mashallah? Ja. Wo sind sie, dass sie sich jetzt outen über Mali? Kein Staat, kein Land der Welt hat irgendwas gesagt, so offiziell. Niemand, außer die Taliban natürlich. Nur die haben sich geäußert, haben gesagt, die Franzosen sind also extrem doof. Sie haben nichts gelernt aus der Vergangenheit, was mit ihren Brüdern passiert ist im Irak und in Afghanistan. Dieser Krieg ist nicht zu gewinnen. Wie kann man nun so blöd sein? Sie haben keine Lehre gezogen aus dem, was war. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Sie haben keine Lehre gezogen. Nur sie haben sich geoutet. Niemand sonst. Ja. Traurig, Allah. Abu Bakr, radiallahu anhu, hat er, gleich als er die Khilafa übernommen hat, was mit dem Murtadin, kurzen Prozess gemacht. Er hat sie aufgefordert, dass sie Tauba machen und dass sie Islam annehmen. Ja. Die das nicht wollten, hat er gekämpft und er hat sie bekämpft mit Schwert. Ja. Und der Kampf mit Musaylama Kazzab und seinen Anhängern war extrem. Viele Sahaba sind gestorben, Ridwanullahi alayhim. Aber am Ende haben sie, Alhamdulillah, Musaylima getötet und seine Anhänger, diese Murtadin, diese Abtrünnigen. Dieser Musaylima hat gesagt, er wäre ein Prophet. Und viele Leute sind gefolgt von dem Stamm Beni Hanife. Okay? Das gleiche machen die Muslime überall. Überall dort, wo sie sich organisieren mit Allahs Erlaubnis. Der erste Schritt ist immer, dass man die Murtadin, entfernt. Versteht ihr mich, Barakallahu Fikum? Wenn man das nicht macht, hat man ein großes Problem später. Versteht ihr mich, Barakallahu Fikum? Wenn man das nicht macht, hat man ein großes Problem später. Weil sobald die Kreuzritter kommen, werden diese Murtadin, diese Heuchler, diese Munafikin, sie werden dir ein Messer in den Rücken bohren. Versteht ihr mich? Genau das ist, es ist nicht wunderlich, dass die Mujahidin in Mali das machen. Sie haben sofort diese Regierung sozusagen, sie haben sie fertig gemacht. Wie ist es möglich, dass sie in ein paar Monaten das halbe Land, so groß, Territorium so groß wie Frankreich erobern, in ein paar Monaten? Warum? Weil das ist ihre Pflicht, die islamische Pflicht. Abu Bakr hat das gleiche gemacht. Er hat die Murtadin in die Ecke getrieben, bis sie nicht Islam annehmen, bis sie nicht wieder zurück zu Islam zurückkehren. Die Kuffar, die Franzosen, die Franken, French, das ist der beste Name für sie, French, haben sofort ihre Brüder in Aqida, sind sie sofort geheilt, um ihnen zu helfen. Versteht ihr mich, Barakallahu? Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Und das ist ehrlich gesagt, Wallahi, sie haben überhaupt kein Recht darauf. Sie haben kein Recht darauf. Das ist Allahu Musta'an. Das ist Unrecht. Wer gibt ihnen das Recht, dass sie einfach in ein fremdes Land einmarschieren und dort die Polizei spielen, dass sie, subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Und dann wundern sie sich, wenn irgendwo irgendwas passiert. Sie wundern sich, dass irgendwo was passiert. Ihr habt sicher heute die Nachrichten gelesen. Heute haben irgendwelche dschihadistischen Gruppierungen in Algerien Leute gefangen genommen. Ausländer, alles Ausländer. Die Kuffar haben geschrieben, 4 Japaner und einen Franzosen. Ich lese vorhin serbische Nachrichten. Sie sagen, 41 Leute haben sie gefangen. Amerikaner, Briten, Japaner, Franzosen. Das ist, was ist das? Das ist alles Resultat von einer Militär, wie sagt man das, Invasion auf Mali. Und die Leute werden nicht dabei bleiben. Sie werden weitere Leute entführen und Zivilisten töten. So als ob diese französische Regierung, subhanallah, diesen Terrorismus ausprovozieren will. Und dann am Ende werden sie sicher sagen, die Muslime sind Terroristen. Die Muslime sind die Bösen. Versteht ihr mich, Barakallahu Fikum? Sie haben diesen Krieg ausprovoziert. Sie werden sagen, nein, wir kämpfen. Nein, ihr kämpft nicht. Meist alle Kriege, in denen man von oben bombardiert, sterben meistens wer? Zivilisten. In jedem Krieg meistens sterben Leute, die nicht am Kampf beteiligt sind. Und am wenigsten Soldaten. Subhanallah. Und sie werden sagen, ja, wir kämpfen gegen Terroristen. Okay, diese Terroristen werden dann wen töten. Zivilisten werden draufgehen. Und dann werdet ihr sagen, die Muslime sind so. Subhanallah, subhanallah. Wie dämlich muss man sein? Wie dämlich muss man sein? Man tut sich selbst ins Knie schießen. Allahu musta'an. Sie provozieren. Und dann, wenn irgendwas passiert, ihr seid alle schuld. Wir sind schuld. Wir haben nicht mit dem Krieg begonnen. Ihr habt es mit dem Krieg begonnen. Wenn diese Leute es schaffen, dass sie in ein paar Monaten so ein großes Territorium erobern, das bedeutet, diese Leute sind schon seit ein paar Monaten bereit für einen Krieg. Egal wie, Bodenoffensive, Luftangriff, sie haben diese ganzen Raketen aus Libyen-Krieg, alles genommen. Bodenluftraketen. Versteht ihr mich, Barakallahu? Die sind bereit für den Krieg. Sonst würden sie ja nicht diesen gefährlichen Schachzug machen. Eine Sache. Und zweite Sache, denen ist wurscht, ob sie sterben oder nicht oder leben. Denen ist wurscht, ob sie sterben oder leben. Die Macht, die wir bekommen haben, denken sie sich. Unsere Pflicht ist, sie auszunutzen. Und wir werden sie ausnutzen. Und wenn Frankreich dieses Spiel spielt, wir werden das Spiel gerne mitspielen. einer der Kommandeure der Dschihadisten hat sich sofort gemeldet. Einer, der seit 20 Jahren kämpft, seit 20 Jahren ist er dabei, subhanallah, hat sich gemeldet, hat gesagt, wenn Frankreich und ihre Verbündeten einen Friedensvertrag mit uns wollen, dann können sie das machen. Bitte schön. Weil das ist, Allah befehlt das im Koran. Wenn sie einen Friedensvertrag wollen, dann was? Nimm ihn an, akzeptier ihn. Wenn sie aber Krieg wollen, wir sind dabei. Subhanallah. Jemand wird sich von uns, also in den ersten Tagen wird er sagen, ja, hin und her und es tut mir leid und Menschen sterben und das will ich nicht und wisst ihr, ich bin wirklich voll dagegen. Ja, ja. Aber wenn jemand sich für so einen Schritt entscheidet, werden die anderen sich wehren. Sie werden nicht einfach, subhanallah. Und ist das jetzt ein Angriff auf Frankreich gewesen? Ist das ein Angriff auf Frankreich? Habt ihr in den letzten 20 Jahren gesehen, etwas wie den 11., 9.11. irgendwo in Frankreich? Habt ihr so etwas gesehen? Habt ihr gesehen einen Terroranschlag irgendwo in Frankreich? Nein! Aber die sind trotzdem gekommen und haben ein muslimisches Land angegriffen. Versteht ihr mich? Was ist jetzt eure Ausrede? Ja? Die haben keine rechtliche Grundlage für den militärischen Angriff auf Muslime jetzt in Mali. Sie haben nicht. Ja? Und dass diese bewaffneten Gruppierungen in Mali und Algerien und überall in Afrika, ja, reagieren werden, ja, richtig reagieren werden, blutig. Sie werden keinen Unterschied machen zwischen Mann und Frau und Kind und Allahs. Krieg hat begonnen, ihr wolltet sie. Ja, das haben sie bei denen ausgelöst. Und was haben sie bei uns ausgelöst? Ja, bei uns haben sie ausgelöst, dass wir sagen, La'natullahi ala Franza wa ala junudihim wa qatelahumullah. Das haben sie. Und letztens habe ich mich wirklich gewundert, subhanallah, ich lese Nachrichten, ägyptische Jemaat, islamische Jemaat, es gibt so eine Vereinigung, ägyptische Jemaat, haben sofort offenkundig alle aufgerufen, alle Muslime, am Freitag nach Jumma-Gebet, dass sie vor die französische Botschaft gehen und dort wird es sicher auch Probleme geben. Es wird Schlägerei geben, Steine werden fliegen, Molotow-Cocktails werden fliegen, Polizei wird Knüppel verwenden, Schlagstöcke, Tränengas. Ausgelöst durch was? Durch die französische Intervention, durch eine Militärinvasion im wahrsten Sinne des Wortes. Subhanallah. Allahu musta'an, aber wie gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala ist der entscheidet, wer gewinnt und wer verliert. Unsere Pflicht ist sowieso klar und deutlich, dass wir auf der Seite der Muslime sind und dass wir Dua für die Muslime machen und dass wir Dua gegen Kuffar machen. Das ist unsere Pflicht. Wallah, das ist unsere Pflicht. Und wir werden Dua gegen Kuffar machen. Wir sind vielleicht schwach, können nichts machen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala ist der mit dem Universum lenkt. Und wir werden sagen, wir bitten dich, Ya Allah, Ya Rabbil Alamin, du bist der Herrscher, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Aziz, Al-Kabir, Al-Mutakabbir. Wir bitten dich, dass du die Franzosen auseinanderreißt. Ja, Rabbil Alamin. In der Luft und auf dem Boden und auf dem Meer. Ich bitte Allah, tabarik wa ta'ala, wa huwa qadirun ala thalik. Wallahi, er ist mächtig, das alles zu machen. Wir bitten dich, ja, Rabbil Alamin, dass du die französischen Truppen und alle arabischen und nicht-arabischen Truppen, die sich ihnen angeschlossen haben, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie vernichten und in Stücke zerreißen in dieser Dunya. Amin. Ya Rabbil Alamin. La hawla wa la quwwata illa billah. Alle. Ja. Frankreich hat kein Geld für diesen Krieg. Wo sind sie hingegangen? Nach Abu Dhabi. Nach Emirat. Ja. Arabische Emirate. Vereinigte Arabische Emirate. Dort sind sie gegangen, um von den Prinzen ein bisschen Geld zu schnorren für diesen Krieg im Islam. Und denkt ihr wirklich, die emiratischen Prinzen werden sagen, nein, wir geben nichts im Kampf gegen Muslime? Nein, Wallahi, werden sie nicht machen. Sondern sie haben ja keinen Deen. Sie haben ja keinen Al-Walai wal-Bara. Sie haben ja keine Aqida. Damit sie sagen, wenn wir das machen würden, dann wären wir Kuffar. Wenn wir euch unterstützen würden, nicht mit Geld, nicht mit Rialat und der Nanir und der Rahim und Dollarat und Eurowat, ja? Nicht, sondern wenn wir euch unterstützen würden, nur mit der Zunge, nur damit wir sagen, wir sind für eine militärische Invasion, also von der Seite Frankreichs auf Mali, auf Muslime. Wenn sie nur mit Wort sagen würden, wären wir Kuffar. Das hat wer gemacht? Ein berühmter Islamist, ein islamistischer Präsident heute. Wie heißt der? Erdogan hat das gemacht. Hat gesagt, ich bin dafür. Und dann kommt jemand und sagt, Bruder, das kann man nicht so machen. Das Allahu Akbar, die wichtigste Sache, kennen Sie nicht. Ja? Derjenige, der nur mit einem Wort sagt, ich bin auf Seite der Franzosen, oder die militärische Invasion Frankreichs auf Mali ist in Ordnung, ist gut. Diesen Islamisten muss man sich in den Weg stellen, sonst werden sie die ganze Region destabilisieren. Wer nur das sagt, wisst ihr, was er ist? Er ist entweder ein Christ oder ein Jude. Muslim ist er auf keinen Fall. Das sage nicht ich. Das sagt Allah Azza wa Jal. Was sagt Allah? Ja, ayyuhal ladina amanu. La tattakhidu al-Yahuda wa al-Nasara awliya. Wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Fa innahu minhum. Inna Allah la yahdi qawm al-Zalimin. O ihr Gläubigen, nimmt's nicht die Juden und die Christen als eure Unterstützer und Helfer und Freunde. Und derjenige unter euch, der sie als Helfer und Unterstützer nimmt, ja, und sich als Unterstützer anbietet, in dem Sinne, der wer sie unterstützt, فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, er gehört zu ihnen, er ist einer von ihnen, فَإِنَّهُ هُوَ مِنْهُمْ, er ist einer von ihnen. Ja? إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, Allah wird nicht recht leiten. Ein Volk, Zalimun, was sind die Zalimun? Die Ungerechten, von Wulm. Ja? Und denkt ihr wirklich, Allah wird recht leiten, Erdogan oder diese neue libysche Regierung oder die tunesische Regierung. Wisst ihr, wer in Tunesien an der Macht ist? Eine islamische Partei. Eine islamische Partei. Eine islamische Partei. La hawla wa la quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. So wallahi, die österreichische Region, Regierung ist besser als die türkische und besser als die saudische und besser als die kuwaitische und besser als die libysche und besser als die tunesische. Die haben gesagt, wir wollen mit dem nichts zu tun haben. Die haben das gesagt. Ja? Österreichische Regierung hat gesagt, wir ausgeschlossen, wir schicken keine Soldaten dorthin. Algerien und Tunesien und Libyen haben sich zusammengeschlossen vor gestern, ja, und haben Ittifaqiyah? Abkommen. Echt? Ein Abkommen. Ittifaqiyah haben sich ausgemacht, dass sie alle Grenzen schließen. Was denkt ihr, warum? Warum ausgerechnet Libyen schließen die ihre Religion? Und Tunis. Libyen und Tunis. Wieso schließen die? Dass die Mujahideen nicht reinkommen. Genau, dass die Mujahideen aus Libyen nicht nach Mali kommen. Dass die Mujahideen aus Tunis nicht nach Mali kommen. Und die sind jetzt in dieser Zeit sehr, sehr viele. Allahu Musta'an. Und sie werden immer mehr. Ja? Und sie werden immer mehr. Wenn wir uns hier, Alhamdulillah, wir haben uns damit abgefunden, dass wir Sunna praktizieren, so viel es geht. Diese Leute dort nicht, in Libyen nicht. Das sind große Jemaat, tausende von Leuten, alle bewaffnet. Ja? Und denkt ihr wirklich, für die gibt es Grenzen? Die Grenze von Niger oder von... Nein, für die gibt es keine Grenzen. Haben Pickups, fahren durch die Wüste, gehen dorthin, bereit zu sterben. Ja? Und all das hätte nicht sein müssen. All das hätte nicht sein müssen. Vielleicht wird jemand auf die Idee kommen, irgendein Algerier, er lebt in Frankreich, ja, er wird irgendein Problem machen. Oder ein Tunesier, oder ein Marokkaner, er wird irgendein Problem dort machen. Und die werden auf uns mit Finger zeigen und sagen, ihr seid's, wir sind dafür nicht schuld. Ihr habt euch in einen Krieg gestürzt, sogar eure Kreuzzügler, ja, gucken skeptisch auf das Ganze und sagen, dass sich Frankreich in diesen Krieg gestürzt hat, auf so einem Gebiet, mit solchen Leuten, das sind die hartnäckigsten Kämpfer der Welt. diese Leute aus der Wüste. Die haben sich an die Wüste gewöhnt. Geh du mal dort in diese Wüste. Ja? Das Mindeste, was dir passiert, du bekommst Malaria. Wir mit unserer Milchhaut. Ja? Das Mindeste, was dir passiert, du bekommst Malaria. Gegen Malaria gibt es keine Impfung. Ja? Es gibt keine Impfung gegen Malaria. Wer möchte Malaria? Nicht wer Malaria möchte, sondern wer möchte darüber, kann ein bisschen recherchieren im Internet. Das ist gefährliche Sache, Wallah. Gefährlich. Ja? Das ist das Mindeste, was dir passiert. Dass du an der Hitze stirbst. Und die Leute haben sich an die Wüste gewöhnt. Das ist für ihn ganz normal, subhanallah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Aber wie gesagt, vergisst nicht die Brüder in euren Dua. Vergisst nicht die Brüder in euren Dua. Barakallahu fikum. Wallahi, das ist das Mindeste, was ein Muslim in dieser Zeit machen kann. Ja? Halas, barakallahu fikum. In der Zeit von Abu Bakr war der erste Jam von Koran. In der Zeit von Abu Bakr hat als erster angeordnet, dass man den Koran versammelt, das erste Mal. Und dann in der Zeit von Omar und dann in der Zeit von Osman. Aber die Idee war von wem? Von Abu Bakr radiallahu anhu. Aywa. Taib. In welchem Jahr ist er gestorben? Radiallahu anhu, Sena, Thalitha Ashrata, Lil Hijra. Also das ist das 13. Jahr. Das 13. Jahr nach Hijra. Wakana Umruhu, 63 Sena. Er war 63 Jahre alt, als er gestorben ist, radiallahu anhu. Wakanat Muddatu Khilafatihi, Senatein, wa Thalatha Ashur, wa Ashrata Ayyam. Und die seine Khilafa, wie lange war er Khalifa, radiallahu anhu? 2 Jahre, 3 Monate und Asharat Ayyam und 10 Tage. Aywa, der Prophet, alayhi salatu wassalam, sagt über ihn, ja, stell dir vor, der Prophet, salam, er würde so etwas über dich sagen. Ja. Stell dir vor, der Prophet, salam, er sagt so etwas über dich. Leu kuntu muttachiden khalilen min ummati latakhattu Abu Bakr. Hätte ich irgendwen unter meiner Umma, von meiner Umma, hätte ich ihn für meinen Khalil genommen. Ja? Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala über Ibrahim? Die Ayah. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا. Und Allah hat Ibrahim für seinen Khalil genommen. Khalil ist nicht irgendein Freund, sondern Khalil ist der besondere Freund, ja? Der besondere Gefährte. Beste Art von Freundschaft und Liebe ist Khalil. Ja? Der Prophet sagt über Abu Bakr, hätte ich jemanden zu Khalil genommen von meiner Oma, wäre das Abu Bakr. Walakin Uchuwatul Islam wa mawaddatuhu. Aber, das ist die Uchuwa, die Brüderlichkeit des Islams. Und was noch? Wa mawadda. Und also Uchuwa, Brüderlichkeit, wa mawadda und Liebe. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja? Brüderlichkeit, wir sind Brüder, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt innama al-mu'minuna ikhwa. Die Gläubigen sind Brüder. Ja? Barakallahu fikum. Also das ist nur kurz zusammengefasst, also über Abu Bakr radiallahu anhu zusammengefasst. Funktioniert das noch? Ich glaube, das funktioniert überhaupt nicht, Bruder. Aber jetzt. Jetzt, aber jetzt hat es begonnen. Al-Muhim, du kannst dir diese iPhones sind wirklich. Jetzt kommen wir inshallah ta'ala langsam zu den Aussagen von Abu Bakr. Und wir werden eine nach der anderen einfach so lesen, inshallah ta'ala, sie übersetzen und falls was Bestimmtes gibt zu sagen, werden wir sagen mit Allah's Barakatra Erlaubnis. Abu Bakr radiallahu anhu, nachdem er Khalifa geworden ist, hat er eine Khutba vor den Muslimen gehalten und hat also am Anfang gesagt, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, also er hat Hamd, ja, Dank und Lob über Allah subhanahu wa ta'ala ausgesprochen. Dann hat er gesagt, Amma ba'd, ayyuhal nas, kad wallaytu alaykum, walastu bi khayrikum. O ihr Leute, ich bin jetzt eurer, mir wurde die Herrschaft zugeteilt sozusagen, über euch, obwohl ich nicht der Beste unter euch bin. Ja. Hassan al-Basri sagt, Wallahi, er ist der Beste. Ja? Er ist der Beste. Aber er sagt, ich bin nicht der Beste unter euch. obwohl er der Beste ist. Subhanallah. Und ein Muslim macht das jedes immer so. Ja? Wenn du siehst, dass jemand sagt, ich bin besser als er. Also ich bin besser, okay, dass du sagst, ich bin besser als ein Kafir. Wenn du das nicht sagst, vielleicht ist das Kufr, wa ya'zim billah. Wenn du nicht sagst, ich bin besser als ein Kafir, dann bist du vielleicht aus dem Islam ausgetreten. Je nachdem, was du damit meinst. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fik? Ja? Aber dass du sagst, ich bin besser als ein Muslim, das darf dir auf keinen Fall einfallen. Weil jemand kommt und sagt, ich bin besser als er. Wie ist das möglich, dass du besser bist als er? Weiß Allah subhanahu wa ta'ala die Herzen? Ja? Es kann sein, dass dieser Muslim einen Fehler gemacht hat. Und er hat Tauba gemacht. Und Allah hat ihm den Fehler verziehen. Ja? Es kann sein, dass du auch einen Fehler gemacht hast und Allah hat dir nicht verziehen. Wer ist jetzt der Bessere? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja? Das ist eine gefährliche Sache, dass man sagt, ich bin besser als der, ich bin besser als ein Muslim, ich bin... Ja? Allah, äußerlich kann ich sagen, er ist besser als der, zweifellos. Halas. Ja? Aber wie er endet, wie sein Leben in dieser Dunya endet, was mit ihm sein wird, la hawla wa la quwwata illa billah. Wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm den Tawfiq geben, dass er mit La ilaha illallah stirbt? Es ist nicht Sinn in dem, dass du La ilaha illallah trägst. Es ist Sinn in dem, dass du mit La ilaha illallah stirbst. Ja? Du trägst dein ganzes Leben, bist du auf La ilaha illallah. Und am Ende begehst du Kufr und stirbst als Kafir. Ist das möglich? Wallahi, das ist möglich. Und das passiert, wa ya'zim billah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Es kann auch sein, dass jemand sein ganzes Leben Kafir ist. Ja? Und dann am Ende stirbt als Muslim. Ihr habt sehr die Geschichte aus Ägypten gehört. Ja? Irgendein ägyptischer Pfarrer, ja? Und allgemein in den muslimischen Ländern, die Leute, jemand wird sich zum Beispiel, wenn er nach Ägypten geht oder, keine Ahnung, Saudi-Arabien, er wird die Nerven verlieren. Ja? Das Leben ist, wie nennt man das? Hektisch, chaotisch. Ja? Aber die Muslime, viele Muslime, ja, sind wirklich Muslime. Sie leben den Islam. Sie haben Fehler und... Ja, aber man kann sie nicht vergleichen mit den Muslimen in Europa. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? El-Muhim, ein ägyptischer Taxifahrer, ein Mann hat ihn aufgehalten mit seiner Mutter. Seine Mutter war sehr krank. Ja, extrem krank. Und er sagt, fahr mich bitte ins Krankenhaus. Der Taxifahrer hat ihn gefahren. Der hat gesagt, bitte bleib hier stehen. Ich muss reingehen in die Apotheke, noch irgendwelche Medikamente holen und so weiter. Er ist stehen geblieben, der ist rausgegangen. Ja? Auf einmal die Frau, alte Frau, also die Mutter von dem, der ausgestiegen ist, von diesen Kunden, sie beginnt zu sterben. Und er rennt zu ihr nach hinten und sagt ihr, sag La ilaha illallah. Der Professor hat mir gesagt, wessen letzte Worte La ilaha illallah sind, er wird in Jannah kommen. Sag La ilaha illallah und redet mit ihr. Und die bezeugt, ashadu an La ilaha illallah wa ashadu an Muhammad Rasulullah und stirbt. Eine ägyptische Frau. Ja? Auf einmal ihr Sohn kommt zurück. Und er sagt, was ist passiert? Er sagt, die ist tot. Aber sei nicht traurig, sei froh. Sie hat Schahade ausgesprochen. Hat gesagt, wir sind Christen. Wie konntest du das machen? Das waren Kopten. Eine Frau stirbt. Ich rede, ich sage, sag La ilaha illallah. Das wird dir nützen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und sie hat Ashadu La ilaha illallah. Araberin, also die kennen unsere Religion. Die arabischen Christen kennen sich mit unserer Religion aus. Wie sagt man auf Arabisch? Wie nennen die arabischen Christen? Wie rufen sie Allah? Allah. Al-Ilah. So wie wir. Ya Ilahi. Ya Allah. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Allahumma stan. Er hat ihr gesagt, sag La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Und sie hat es gesagt, sie ist gestorben. Ihr Sohn ist gekommen. Wieso hast du das gemacht? Allahu Akbar, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Solche Geschichten sind, mashallah. Ja? Subhanallah. Aywa. Ich lese das noch durch. Walakin nazzal al-Quran wa sunnatu Nabi sallallahu alayhi wa sallam fa'allamana fa'alimna. Aber der Koran wurde zu uns offenbart, komplett. Und die Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, komplett. Und hat uns was beigebracht und wir haben es akzeptiert und angenommen. Ja? Ich bin nicht der Beste unter euch. Aber ich bin jetzt Khalifa, was soll ich machen? Wir haben Koran bei uns und wir haben die Sunna. Und wir haben sie gelernt. Wir sind keine Juhal. Er spricht, wen? Mit wem redet Abu Bakr radiallahu anhu? Mit den Muhajirin und den Ansar, mit den Sahaban. Halas, der Prophet ist tot. Ha? Die Religion ist komplett. Man kann nichts von ihr wegnehmen und nicht dazugeben. Ich bin jetzt euer Khalifa und Alhamdulillah, wir haben Koran und Sunna bei uns. Ich bin nicht der Beste unter euch, aber Alhamdulillah, Koran und Sunna sind da. Und das sagen wir auch uns untereinander. Ja? Wer der Beste unter uns ist, Allahu Alam. Du darfst nicht sagen, ich bin besser als du. Ja? Koran und Sunna ist hier. Und er soll zwischen uns regieren, wer besser ist. Inna akramakum indallahi atqakum. Der Bessere unter euch ist wer? Ha? Der am Gottesfürchtigsten ist. Ne? Der am, ja? Am meisten Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Mit den guten Taten halt. Aywa. اعلموا أن أكيس القياس التقوى وأن أحمق الهمق الفجور. Wisst ihr, dass das Beste ist, also die beste Intelligenz in diesem Sinne, ist was? Die Taqwa. Der Intelligenteste unter euch, der Klügste unter euch ist der wer? Der Gotteswichtige. وأن أحمق الهمق. حماقة. Wisst ihr, was das ist? Ahmak. Dummkopf. Der größte Schwachkopf unter, ist der größte Schwachsinn. Der größte Schwachsinn, die größte Dummheit, sagt der Prophet, Al-Fujur. Was ist Fujur? Was ist Fujur? Ja? Fujur ist Fisk. Ja? Sünde. Ja? Echt? Fujur ist Sünde halt. Aywa. Wo in der Sitka? وإن الكذب يهدي إلى الفجور. فجور ist Sünde. Die größte Dummheit ist, dass du sündigst. Ja? Und die größte Klugheit und Intelligenz ist was? Gottesfürchtigkeit. لا حول ولا قوة إلا بالله. وإن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ له بحقه. Ja? Und der Stärkste unter euch bei mir, ja? Der Stärkste unter euch bei mir ist der Schwache, bis ich ihm nicht sein Recht wieder zurückgebe. Aha. Irgendein Miskin kommt, man hat ihm Unrecht getan, er ist bei mir der Beste. Bis ich was? Bis ich von demjenigen, der ihm Sulman getan hat, das Recht nehme und ihm sein Recht gebe. Ja? Dann, halas, habe ich mit ihm. Wa inna ad'afakum indi al-qawi hatta akhudha minhu al-haq. Und der Schwächste unter euch ist der Stärkste, ja? Der Schwächste unter euch bei mir ist der Stärkste, ja? Bis ich nicht das Recht von ihm genommen habe, was er jemand anderen schuldet. Ja? Jetzt kommt einer, ist reich, ist mächtig, ist, aber er hat irgendeinen Schwachen, was hat er? Hat ihn Unrecht getan. Der ist für mich überhaupt nichts Besonderes. Er ist der Schwächste für mich. Ich werde ihn fertig machen. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja, die Starken, die Salimin, die Ungerechten, die mache ich fertig. Im Namen der Schwachen, die keinen Beschützer haben aus Allah subhanahu wa ta'ala. Dass er reich ist, dass er ein Firmenchef ist, dass er ein Minister ist, dass sie ihm, was weiß ich, Erdölkompanie so und so gehört, dass ihm Mercedes gehört, dass ihm, Wallahi, wenn er Unrecht tut, er ist für mich nichts, ich werde ihn fertig machen, bis er sein Recht nicht jemand anderen gibt. Ja? Aber die anderen, er ist schwach, er ist niemand, die Leute, keiner kennt seinen Namen, das sind die Stärksten bei mir. Ich werde ihnen meine Unterstützung geben, bis sie nicht das bekommen, was sie verdienen, bis sie nicht das bekommen, was man ihnen weggenommen hat vom Hak. Und nur so kann es funktionieren. Heute macht man wer fertig? Wen macht man fertig heute? Heute macht man fertig die Schwachen, die keinen Schützer haben. Du kannst mit ihm machen, was du willst. Aber mach die Starken fertig. Nein, mit ihm verbündest du nicht. Mit ihm bist du, mashallah. Und ihr lügt euch gegenseitig an. Und ihr wisst euch, dass ihr beide Lügner seid. Aber Politik. Wirtschaftspolitik, dies Politik, das Politik. Wir verbünden uns, wir. Subhanallah. Wieso die libysche Regierung ist jetzt auf Seite von... Wieso ist die algerische Regierung auf Seite von Frankreich? Wieso? Die tunesische, die marokkanische. Ja? Wieso sind diese ganzen... Kuffar-Regierungen auf der Seite von Frankreich. Wieso? Sie sagen, wir werden ihn ruhig lassen. Ja? In Wirklichkeit ist Algerien eine französische Republik. Ja? Französische Republik. Die Leute können sagen, was sie wollen. Ja? Algerien ist Frankreich. Algerien ist nicht mustaqilla, dass sie, wie sagt man das, unabhängig. Unabhängig ist. Nein, nein, ist sie nicht. Frankreich sagt, was in Algerien passiert. Frankreich sagt, was, wer in Algerien Terrorist ist, wer Extremist ist, welcher Scheich geht in Gefängnis, wer sind die Guten, wer sind die Bösen. Das sagt Frankreich. Algerien hat da nichts mitzuspielen. Und alle Algerier, die sich auf diese Politik eingestellt haben, sind sie selber schuld, dass sie Abid sind, dass sie Sklaven sind. Aber die anderen, die Mu'minin, Aizza, die werden sagen, nein, wir spielen nicht die Regierung der Kuffar. Subhanallah. Seit 150 Jahren ist Frankreich ein französisches Land. Mali auch, aber die Leute in Mali haben gesagt, Allahs, Alhamdulillah, wir sind jetzt stark und wir wissen, was auf uns zukommt. Der Prophet Sallam hat Hijra nach Medina gemacht. In Medina hat er Mu'minin gefunden, die ihm geholfen haben. Die waren stark, militärisch stark. Die Kuffar, die mit ihm sich verbünden wollten, dass sie einen Friedensvertrag haben, der Prophet Sallam ist darauf eingegangen. Jeder, der ihn betrogen hat oder den Friedensvertrag aufgelöst hat, der Prophet Sallam hat ihn was? Hat ihn bekämpft. Benu Nadir und Beni Qaynuqa hat er vertrieben aus Medina. Benu Qaynuqa hat er nach Syrien vertrieben. Und Benu Nadir nach Khaybar. Und Benu Qurayza hat er ausgelöscht. Ja? Männer tot, Frauen und Kinder verkauft. Irgendwo in Jemen. Allahs. Warum? Aber sie sind selber schuld. Wir hätten Nachbarn sein können. Wir hätten... Ihr habt euch darauf entschieden, den Propheten zu töten und die Sahaba zu töten und den Islam auszulöschen. Das wird nicht passieren. Ja? Das gleiche in Mali, das gleiche in Somal, das gleiche in Irak, das gleiche in Afghanistan, das gleiche überall auf der ganzen Welt. Ja? Billahi alaikum. Guckt ein bisschen die letzten 20 Jahre. Gab es so etwas in der arabischen Welt, allgemein in der muslimischen Welt, so etwas? Nein, Allah. Ja? Ja? Die Ulema, die Talibatul Ilm, die Multazimin allgemein. Du hast deinem eigenen Bruder nicht vertraut. In Syrien, in Libanon, in Tunis. Tunis ist das schrecklichste Regierung der Welt. Tunesische, Wallah. Du hast deinem eigenen Bruder nicht vertraut. Du hast dir selber nicht vertraut. Du durftest nicht einmal laut denken, dass du sagst, ja, diese Regierung ist ein bisschen... nicht einmal das, Bruder. Subhanallah, so weiß. Wer hätte gedacht, dass diese, Mashallah, Riyahu, Nasr, dass sie so kommen werden, Subhanallah. Dass diese, Allahu Akbar, dass diese islamische Umma so wieder aufsteht, auf so eine Art und Weise, Subhanallah. Und sie haben die Kuffar in einen Krieg reingezogen, ja, der hat sie Milliarden gekostet. Geld, das Heiligste bei den Kuffar ist Geld. Ja, und sie verlieren es. Ja, Männer verlieren sie. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie bestraft, tabaraka wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala, wie ihr wisst, sagt im Koran, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَسُدُّوا أَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Die Ungläubigen, sie geben ihr Yumfikuna amwalehum, ihr ganzes Hab und Gut, ihr ganzes Geld geben sie aus, liyasuddu an sabilillah, damit sie die Leute vom Allahs Weg abhalten. Sie zahlen und nur damit die Muslime nicht wieder zu ihrer Religion zurückkehren, damit sie nicht aufstehen. Ha? Sie werden dieses ganze Geld ausgeben, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Nicht ich, nicht Sheikh Fulani oder Allani. Ha? Allah sagt, فسينفقونها ثم تكون عليهم خسرة ثم يغلبون. Deswegen Gebet. Ja? ثم يغلبون. Sie werden das ganze Geld ausgeben. ثم تكون عليهم خسرة. Sie werden nach diesem Geld trauern. Das Geld ist weg. Womit werden wir jetzt unsere militärische Expeditionen finanzieren? Das Geld ist weg. Womit werden wir jetzt diese ganzen Medien finanzieren? Diese ganzen Serien, diese ganzen Filme, diese ganzen Waffen und Soldaten, womit werden wir das Ganze finanzieren? Allah verspricht, sie werden ihr Geld ausgeben. Die ihr Geld ausgeben gegen Allah und gegen seinen Propheten und gegen Mu'min. Danach werden sie danach trauern. Die Kuffar, die Franzosen, la'anahumullah, sie werden sagen, Subhanallah, wieso haben wir so viel Geld investiert in einen Krieg gegen Muslime? Jetzt ist das ganze Geld weg. Wir hätten es für etwas Besseres ausgeben können. Wir hätten es für Käse ausgeben können, weil wir nehmen ja so viel Käse. Für Parfums, für Bordelle. Ah. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Für Zina, für Alkohol, für Drogen. Wir hätten noch das Leben auf dieser Dunya, wir hätten es noch richtig leben können. Ah, in Mashallah, Partys feiern und... Dann werden sie besiegt werden, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Sie werden besiegt werden. Sie werden jetzt finanziell unterstützen und kämpfen und kämpfen. Dann werden sie alles ausgeben. Dann werden sie besiegt. Und die Kuffar wird Allah in Jahannam wieder zusammenbringen. Er wird sie in Jahannam wieder. Dort werden sie leben. Dort werden sie zusammengebracht. Diese ganzen Kuffar, la'anahumullah. Diese ganzen Tawarit. Diese europäischen Tawarit und unsere Tawarit. Sie werden alle zusammen sitzen in Jahannam, bi'iznillahi tabarik wa ta'ala. Mit Iblis. La'anatullahi alayhi. Dort werden sie sitzen. Obama und dieser Hollande. Dieser französische Sack. Und dort werden die ganzen Tawarit sein. Und Mubarak wird dort sein. Gair Mubarak. Und dort wird Hafiz al-Assad sein. Mit seinem Sohn Bashar. Und dort wird der nigerianische und nigerische und der togolische und der von Burkina Faso. Alle diese Tawahid werden zusammen in Jahannam sitzen. Bi aunillahi tabarak wa ta'ala. Und der türkische auch. Die sind alle gleich. Alle Verräter des Islams. Und Kadirov wird dort sein mit Marx und Engels und mit Lenin und mit Stalin. Die werden alle dort sein, inshallah ta'ala. La'anahumullah. Möge Allah tabarak wa ta'ala sie verfluchen. Nein. Auf jeden Fall am Ende dieser Khutbah hat Abu Bakr radiallahu anhu gesagt, Eyyuhan nas, innama ana muttabi'a, wa lastu bi mubtadi'a. Oh ihr Leute, ich bin einfach ein Muttabi'a, jemand der befolgt. Und ich bin kein Mubtadi'a, der irgendwas jetzt Neues erfindet in Religion. Da gibt es nichts mehr, halas. Allah sagt, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Heute habe ich euch eure Religion vervollständigt. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Und meine Güte habe ich vollkommen gemacht. Das war's. Halas. Die Offenbarung ist zu Ende. Man kann nichts mehr dazu geben und man kann nichts von der Religion wegnehmen. Deswegen sagt Abu Bakr radiallahu anhu, eyyuhan nas, innama ana mutabi'a wa lastu bi mubtadi'a. Ich bin der befolgt. Ich befolge einfach den Propheten alayhi salatu wassalam. Das, was wir gelernt haben von ihm, danach leben wir und wir werden nichts Mubtadi'a von Bid'a. Wir werden keine Erneuerungen in Islam einführen. Das ist haram. Darf man nicht. La hawla wa la quwwata illa billah. Fa in ahsantu fa'inuni. Wenn ich es gut mache, dann hilft mir dabei, subhanallah. Wa in zigtu faqawimuni. Wenn ich aber irgendwo auf die Rechte falsch abbiege, dann führt mich wieder zurück auf den geraden Weg. Abu Bakr sagt das. Wenn ich richtig mache, so wie unser Lehrer uns das beigebracht hat, alayhi salatu wassalam, Rasulullah, wenn ich es so mache, wie wir gelernt haben, dann hilft mir dabei. Wenn ich irgendwo in die falsche Richtung gehe, dann hilft mir wieder zurück. Omar radiallahu anhu mit seinem Schwert sagt, wir werden dich bestimmt zurückholen. Wenn sein muss mit Schwert. Wenn es sich um Koran und Sunna handelt, da können wir nicht ein Auge zudrücken. Muss man sagen, Bruder, das ist haram. Halas. Derjenige, der zu dir kommt und sagt, Bruder, das, was du machst, ist haram. Allah hat es verboten. Der Prophet, alayhi salatu wassalam, hat es verboten. Das darf man nicht machen. Das ist dein Bruder. Du machst Sünden Und er klopft dir an die Schulter und sagt, na, inshallah, khair, Allah ist Kerim, Allah ist Rahman, du, inshallah, sieh schon. Das ist ein Lügner, Shaitan, der dich betrügt. Wallahi, er betrügt dich. Ja? Allah, er wünscht dir nichts Gutes. So, er lügt dich an. Anstatt dass er sagt, Bruder, mach das nicht. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala, shadidul iqab, er wird dich bestrafen. Wenn du Tauba machst, huwa ar-Rahman ar-Rahim al-Kerim. Ja? Wenn du Tauba machst und dich besserst, Allah, das, was du gemacht hast, wird gelöscht. Nein, es wird in gute Taten verwandelt. Versteht ihr mich? Das ist dein Freund. Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu wahren Freunden im Islam machen. Zu wahren Brüdern im Islam machen. Dass wir Awliya sind. Awliya. Und nicht, was weiß ich, Bekannte. Awliya. Ja? Nicht nur wir hier, sondern Awliya. Und Ikhwa mit allen Muslimen dieser Welt. Ja? Und wenn irgendwo, irgendeinem muslimischen Volk, irgendwas passiert auf dieser Welt, dann sagen wir stehen zu ihnen. Auch wenn unsere Körper hier sind, Wallahi, unsere Herzen sind dort. Ja? Und wir machen Dua für sie. Möge Allah subhanahu wa ta'ala alle Käfer, alle Armeen der Ungläubigen in Stücke zerreißen, die Islam und Muslime angegriffen haben. Amen. Egal, ob es sich um Russen oder Amerikaner handelt, oder um Franzosen, oder um diese unsere Murtadin aus unseren Ländern, die gegen Islam kämpfen, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie alle in Jahannam zusammenbringen. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم möge Allah belohnen für das Zuhören am Samstag mit Allahs Erlaubnis 19:00 geht's wieder weiter inshallah ta'ala